Südwestradio. Das Hörspiel. Die Südsee steht auch nach der Live-Übertragung aus dem Überseemuseum im Mittelpunkt dieser Hörspielzeit. Dazu guten Abend und herzlich willkommen. Am Mikrofon ist Holger Rink. Einladen darf ich Sie zu einer Beichte der ganz besonderen Art. Wolf-Dieter Irrgang, einst tätig als Diplomat in Diensten der Deutschen Demokratischen DDR, erinnert sich an eine sensible Mission, eine Reise nach Hiva-Oa. Das kann nur in der Südsee liegen und war mit DDR-Mark allein nur schwer zu erreichen. Und deshalb hören wir auch gleich von Abenteuer pur. Jürgen Holz spielt die Hauptrolle, Joachim Staritz führte Regie. Damit ist gute Unterhaltung garantiert. Unser Hörspiel läuft im Rahmen der Nordwestradio-Reihe Dichter am Meer, dem Jahresschwerpunkt 2003 dieses Programms auf Initiative der Kulturredaktion. Irrgangs Beichte. Ein Radiomonolog von Karl Mickel mit Jürgen Holz. Sarina, ein braunes Naturkind, sang fröhlich ein Liedchen im Mai. Die Reisfelder wogten im Lenzweg. War auch mit dabei. Ich bin, wie ihr ja wisst, Irrgang aus Finsterwalde. Ich war nicht immer so gewesen, wie ich jetzt bin. Ich wurde in Finsterwalde geboren und besuchte da selbst auch die Schule. Meine Eltern sind kleine Leute, sodass ich sagen kann, ich bin von Geburt her ein Arbeiterkind. Eine Sesselgarnitur konnten sie sich erst sehr spät leisten, zu der Zeit, als dann diese Nierentische aktuell wurden. Da hatten sie auch einen davon, aber wie gesagt, sehr, sehr spät. Das hat mich geprägt. Es ist mir doch irgendwie an der Wiege gesungen worden, weil ich wirklich gefördert worden bin. Es wurde bemerkt, dass ich mit der Sprache gut umgehen kann und ich wurde auf die Diplomatenschule delegiert, wo der Grundstein gelegt wurde. Das betraf nicht nur das Fachliche, Disziplin zum Beispiel und Umgangsformen. Das war extrem wichtig. Ich litt damals unter entsetzlichen Kopfschuppen und manchmal, wenn ich es nicht mehr aushalten konnte, kämmte ich im Seminar meine Haare aus und die Schuppen rieselten nur so auf den Tisch. Da hat die Gruppe also eine Versammlung einberufen und mir klargemacht, dass diese Dinge nicht gehen und der Republik nur schaden würden im Ausland. Das musste ich einsehen und hatte mein Verhalten dahingehend geändert. In vielen anderen Punkten auch. Eines Tages ward mir inne, wie ich die Schleife ohne Spiegel gleichsam blind absolut korrekt geknüpft hatte. Und den Smoking fühlte ich wie eine zweite Haut. Während der Empfänge leistete ich die nötigen Handreichungen ganz und gar ungezwungen. Ich erlangte ein hohes Bewusstsein. Meine absolute Force aber war zweifellos das Chiffrieren und Dechiffrieren. Damit war meine Perspektive klar vorgezeichnet. Im Rahmen eines Staatsbesuches, als der Genosse Minister in der Goldenen Stadt weilte, besichtigte ich das Gottwald-Mausoleum. Imponierend. Ein schwerer bronzener Sarkophag barg die sterbliche Hülle des ersten Arbeiterpräsidenten. Eben Gottwald und etwas tiefer standen noch 24 bronzene Sarkophage. Zwei Reihen zu je 12. Einer davon, neben Gottwald, linke Reihe, enthielt den zweiten Arbeiterpräsidenten, Antonín Zapotocký. Die anderen 23 Sarkophage waren noch leer. Verstehen Sie, welche Siegesgewissheit das ausdrückt. Die Seitenräume waren den Urnen der engsten und engen Mitarbeiter gewidmet. Milchglasscheiben deckten die Nischen in den Wänden, worinnen die Urnen geborgen waren. 3 verschiedene Größen. Ich schätze DIN A2 bis DIN A4. Alles Licht kam hinter den Milchglasscheiben hervor, wie aus der Asche selbst. Auch hier waren natürlich die meisten Plätze noch frei. Damals dachte ich in meinem Sinn und sagte zu mir: Irrgang, wenn du, und sei es auch nur DIN A4, hinter einer solchen Scheibe ruhst, dann kannst du zu dir sagen: Irrgang, du hast es geschafft. Ich hätte dem Gedanken gerne länger an Ort und Stelle noch nachgehangen, aber das Protokoll ließ es leider nicht zu. Unsere diplomatischen Aktivitäten verstärkten sich und richteten sich vor allem auf die Dritte Welt. Wir bildeten in verschiedenen Einrichtungen farbige Studenten aus. Ich hielt mehrere Gastvorlesungen über den Charakter der sozialen Systeme. Aus der Bücherliste, die mir zum vertraulichen Gebrauch per Dienstpost übermittelt wurde und welche auch einige Titel der dem Normalleser nicht zugänglichen Sperrliteratur umfasste, zog ich gewisse, mein persönliches Schicksal betreffende Folgerungen. Südsee. Ja, Intensivkurs Französisch. 4x4 Stunden wöchentlich. Ein Kunsterzieher machte mich mit den Werken Gauguins vertraut. Wir waren gern gesehene Gäste der einschlägigen Museumsdirektoren. Das ist kein Formalismus, wie das bei uns eine Zeit lang gesehen wurde. Manche realistischen Details sind eindrucksvoll ausgearbeitet. Oberweite 92, würde ich sagen, obwohl die Figur insgesamt mich weniger anspricht. Die Taille ist zu stark. Ich meine das berühmte Bild »Wohin gehst du?«, das in der Staatsgalerie Stuttgart aufgehängt ist. Ich war 2 Tage in Stuttgart nur für das Bild. Mit dem Tagessatz bin ich gut ausgekommen und habe mich auch in der Stadt einwandfrei zurechtgefunden. Natürlich ist das eine Umstellung, so ganz alleine im Westen. Schließlich hatte ich die Impfungen dann überstanden. Das wünsche ich keinem. Meine offizielle Dienststellung war stellvertretender Geschäftsträger ad interim. Zusätzlich wurde mir der Titel eines Konsuln zweiten Grades auf Zeit verliehen. Ich war also Konsul geworden. Ich muss schon sagen, als mir der Minister die Urkunden persönlich aushändigte, das läuft einem kalt den Rücken herunter. Besonderen Eindruck machte mir das versiegelte Beglaubigungsschreiben des Vorsitzenden selbst, das ich wie meinen Augapfel hüten und nach meinem Eintreffen dem König ohne kommentierende Worte vorlesen musste. Reden wir ganz offen. Die Republik konnte von den Mächten nicht länger gänzlich ignoriert werden. Jede Fühlungnahme aber musste unter den argwöhnischen Augen jenes gleichsprachigen, dem anderen Währungskreise zugehörigen Landes unbeanstandet durchrutschen, damit nicht sofortige, langanhaltende Eifersuchtsszenen besagten historisch involvierten Landes irreparable facta fait accompli unwiderruflich nach sich zögen. Ja, es verhielt sich also so, dass ich chiffrierte Depeschen aus der sozialistischen Heimat empfangen würde, die dechiffriert etwa des Sinnes wären, dass unsere Republik den Handelsaustausch mit der pazifischen Monarchie behutsam anzubahnen wünschte. Wir wären zum Beispiel an Kobra, dem getrockneten Fruchtfleisch der Kokospalme, an Perlen sowie Pisangkernen interessiert und wären unsererseits zur Lieferung von Druckereierzeugnissen, Grundmitteln für den Straßenbau und Seifener Holzspielwaren nach dem Prinzip des gegenseitigen Nutzens jederzeit in der Lage. Das heißt bilateraler Warenaustausch bei jährlich ausgeglichener Zahlungsbilanz auf der Basis von Verrechnungseinheiten. Ein gewisser Swing könne selbstverständlich vorgesehen werden. Diesen dechiffrierten Klartext hätte ich wieder natürlich unter Zuhilfenahme eines anderen Codes zu chiffrieren gehabt, dergestalt, dass dann von einem Kulturaustausch zwischen unserer Republik und besagtem Inselkönigreich die Rede wäre. Kobra bedeutete demnach nicht getrocknetes Fruchtfleisch der Kokospalme, sondern Tänzerinnen für unser größtes Revietheater, den Friedrichstadtpalast. Umgekehrt wären Grundmittel für den Straßenbau logischerweise Gastspiele der Gruppe Neue Musik Hans Eisler auf diversen entlegenen Atollen gewesen. Gewissermaßen Völkerverständigung. Direktflug von Prag nach Neu-Delhi. Ja, die berühmte sowjetische Tu-104. Das Elend in Indien. Schlimm. Da ist man denn doch froh, dass man die Strapazen der Impfungen auf sich genommen hat. Das Fliegen vertrage ich gut. Ich ging dann mit der Bomesian Airlines weiter nach Melbourne. Die Landschaft, fantastisch, überwältigend. Mein ganzes Herz hängt auch heute noch an Finsterwalde, aber das sind Eindrücke fürs Leben, wie sie nicht jedem geboten wurden. Links der ewige Schnee, das Himalaya-Massiv. Und als die burmesischen Freunde über Bordfunk noch das Lied spielten, was macht der Meier am Himalaya, da war ich den Tränen nahe. Die DC-9 einer kleinen Privatlinie jumpte mich nach Christchurch, das ist Neuseeland, Faus Island. Entzückende Lammfilets, täglich im Angebot. Jetzt war das Problem, wie komme ich nach Hiva-Oa? Das Eiland lag ja einige tausend Seemeilen nordöstlich und außer dem indischen Visum besaß ich nur ein limitiertes Travelboard-Paper für gewisse Commonwealth-Staaten. Wäre ich wie meine westlichen Kollegen finanziell großzügig ausgestattet worden, hätte ich sofort ein Wasserflugzeug geschartert. Ich verfügte jedoch nur über 732 französische Francs und 68,41 US-Dollar. Wir sind ein armes Land. Mein Aufenthalt am Bestimmungsort sollte zunächst vom Adressaten getragen und innerhalb des Warenaustausches später mitbilanziert werden. Was tun? Ne? Was tun? Ich war ziemlich verzweifelt und muss gestehen, dass ich mich einfach volllaufen ließ. Mit der Rückreise hätte das Geld ja auch nicht mehr gereicht, abgesehen von der Schande. Meine Karriere wäre vorbei gewesen. Bewährung in der Produktion. Rote Not am höchsten ist Gottes Hilfe am nächsten. Wie ich so sitze und der Whisky war ja auch nicht billig, komme ich ins Gespräch mit einem richtigen alten Seebären. Das war der Kapitän William C. Sparks von der Flipperty Gibbet. Und den, sein Bruder, war bei der britischen Militärmission gewesen und hat sich ein Mädel aus Altdebern mitgebracht. Das liegt gleich neben Finsterwalde und geheiratet. Die Seifert Gisela, die hat das große losgezogen, haben meine Eltern immer gesagt. Wie es der wohl jetzt gehen wird. Die Seiferts haben dort nämlich den Landkonsum gehabt. Da war die Freude groß. Ich habe von zu Hause erzählt. Captain William C. Sparks hat mich also mitgenommen auf seinem Schiff für 500 Francs und wenn ich auf der Überfahrt immer das Deck scheuere. Es ist alles gut geworden schließlich. Wie der Stahl gehärtet wurde, das kann ich auch von mir sagen, im Hinblick auf die folgenden 4 Monate. Die Flipperty Gibbet ist ein Zweimast-Gaffelschoner und transportiert Stückgut zwischen den Archipelen. Die Flipperty Gibbet maß Länge über alles etwa 74 Feet, das sind ungefähr 24 Meter. Scharf auf dem Kiel gebaut, wenn Sie verstehen, was ich meine. Klöverbaum, Großmast, Besan, dementsprechend die Segel, Klüver, Großsegel und Großgaffel-Topsegel, Besan und Achtergaffel-Topsegel und die üblichen Starksegel. Es war saukalt. Christchurch, liegt nämlich fast ebenso weit im Süden wie Finsterwalde im Norden, also dem jeweiligen Pol nahe. Als ich in meinem Aufzug an Bord kam, konnte Captain William C. Sparks nur den Kopf schütteln, aber er nannte mir eine Adresse, wo mir die Koffer gegen einen Seesack und zwei neuwertige Tagesanzüge gegen Sweater, Südwester, Ölzeug etc. günstig umgetauscht wurden. Freilich musste ich noch etwas Geld drauflegen. Das wurde nur ganz, ganz knapp. Immerhin behielt ich den protokollarischen Smoking mit allen Accessoires. Wir nahmen noch zwei Billardtische, ein Klavier und diverse Rundfunktechnik über. Dann konnte es losgehen. Jetzt muss ich von der Mannschaft erzählen. Alle schwarz. Sie wohnten im Vorschiff. Der Maat, der auch steuern durfte, war ein gewisser Quaque, ein San Cristobal-Mann, der die Lepra hatte, aber die nicht ansteckende Form in einem frühen Stadium. Man sah es nur an einer Hautverdickung über den Brauen, die seiner Stirn gewissermaßen ein löwenhaftes Aussehen verlieh. Trotzdem hütete ich mich durchaus, ihm die Hand zu geben. Deshalb musste ich es bei allen unterlassen, damit Quaque sich nicht diskriminiert fühlen sollte. Ich entschied mich für lächelnd angedeutete Verbeugungen während der Freiwachen, die auch rasch verstanden und erwidert wurden. Im Dienst galt sowieso nur der schnörkellose Befehl »Du Fellerboy, waschi, waschi« und dergleichen. Der Captain hatte die Crew dergestalt angeheuert, dass höchstens jeweils zwei Männer von einer Insel stammten. Wenn es eine deutliche Mehrheit gäbe, sagte er, fräße sie die Minderheit bei nächster passender Gelegenheit auf. Eat them up. Die beiden Fidschis hatten dreieckig spitz gefeilte Zähne. Das muss man sich mal vorstellen. Nach und nach erkannte ich die Individualitäten mit ziemlicher Sicherheit. Ich wurde nicht seekrank, eigentlich hätte ich müssen. Nach und nach erstarkte ich. Es wurde ja auch wärmer. Und am Wendekreis des Steinbocks trug ich nur noch Lendenschurz, T-Shirt und Strohhut. Es ist ein Jammer, dass es eben davon keine Fotos gibt. Unser nächstes Ziel hieß Cookinseln, nämlich Aitutaki. Die Flipperty Gibbet ging hart am Wind. Und wie sie die Wellen schnitt, das zeigte ihre ganze Klasse. Während dieser Teilstrecke gewann ich bedeutend an Autorität. Ich aß zwar am Tisch des Käpt'n, jedoch verliefen die Mahlzeiten absolut schweigsam. Nun sprach er mich an. »Mr. Irrgang, Sir. Has it come to your attention that the natives seem to have a habit of masturbating on my deck? Yes, sir. Well then, see to it that they clean up the mess afterwards. Aye, aye, sir.« So erhielt ich eine gewisse Kommandogewalt. Es ist bemerkenswert, wie das Durchsetzungsvermögen eines Menschen wächst, wenn er von seinem Vorgesetzten gedeckt wird. Ich darf hier nebenbei einflechten, die europäische Frau macht gemeinhin sich übertriebene Vorstellungen von den intimen Maßen schwarzer Männer. 12 Zentimeter im aktiven Zustand werden selten übertroffen. Aitutaki ist ein Atoll, welches annähernd die Gestalt eines Zeichendreieckes hat, wie es aus Schulzeiten uns allen wohl noch in Erinnerung haftet. Der einheimische Lotse stand unbeweglich, unbekümmert darum, dass die Brecher ins Boot schluchen und spähte mit zusammengekniffenen Augen voraus jede Welle und jeden Windstoß beobachtend und berechnend. Wer das einmal gesehen hat, der wird nie vergessen, was Stolz und Selbstbewusstsein unserer schwarzen Männchen in der weltweiten Auseinandersetzung bedeuten. Dann plötzlich der stille, türkisfarbene Spiegel, worunter vielgestaltig fremdartiges Leben teils lautlos webte, teils unvermittelt plötzlich zickzack zuckte. Ich kann meine Gefühle bis heute nicht beschreiben. Grob geschätzte 2500 Seemeilen, Luftlinie, hatte ich ab Christchurch zurückgelegt. Meinem dienstlichen Ziel, dem königlichen Hof von Hivaoa, war ich entschieden näher gerückt. Die fehlenden knapp 1000 Seemeilen wären ein Katzensprung gewesen. Mein Kapitän war anderer Meinung. Mr. Irrgang, Sir, things to do in Malaita. Heading for Solomon Islands. Oh nein, Sir. Choppy seas. Need every hand on deck. Mein Raumgewinn war Futscher als Futsch. Einerseits war ich machtlos, andererseits konnte ich mir nicht verhehlen, dass Captain William C. Sparks meinen allgemach erworbenen seemännischen Fähigkeiten zu vertrauen begann. Ich fühlte mich am Stolz gepackt. Ja, zwischen den Wendekreisen ist die Luft diesig. Vor Malaita jagten Böen Regenschauer aus rasch wechselnden Richtungen. Die Sonne warf Spotlights sprunghaft hie und dorthin. Die Kokosnuss links vom Stamm in freiem Fall fixiert. Der Muschelbläser am Bug des Kanus, ein düsterer Strich, lotrecht. Gegen schweren Himmel stand der Regenwald hell. Fahle, verwirbelte Rauchzeichen berghinan. Verwehtes Getrommel von überall her. Takt versetzt zum Gemuhe des Muschelhorns. Mir ward ganz schwummrig. Etwa 30 oder 80 zwitschernde Wollköpfe. Sie brachten zwei offenbar speziell angefertigte Bombusflöße längsseits, auf welchen die beiden Billardtische mit Schoten und Fallen sachte hinunter zu hieven, ich ihnen mittels entschiedener Gesten nachdrücklich befahl. Warum die nicht frieren, wunderte ich mich. Die hatten ja überhaupt nichts an. Nur die Nasenflecke und so. Oder frisch geschnittene Orchideenblüten wie Ohrringeln. Also mir klapperten die Zähne bei dem Anblick. Aber ich beruhigte mich, weil das Wasser ja warm war. Auch der Inhalt unserer Tiefkühltruhen sollte hier gelöscht werden. Der Stammesälteste hatte offenkundig eine Massendemonstration einberufen lassen. Das Volk eilte sternförmig in einen unweit des Strandes für solche Zwecke gewiss ausdrücklich bestimmten lichten Palmen ein. Brüste wehten unter Achselhöhlen, Schwänze zwischen den Schenkeln durch. Ich rief einer Person augenscheinlich passablen Alters freundlich entgegen. Was, Fella Mary, laufen Beine gehören dir? Kai, Kai, rief sie hastig zurück, leckte die Lippen und stieß einen Laut aus, den ich nur unvollkommen nachzuahmen vermag. Fürschend! Ich sollte aufgeklärt werden. Im Zentrum erwähnten lichten Palmenhaines war eine windschiefe Baracke gelegen und ans Wellblech. Derselben war mit roter Farbe gespräht Fresh Meat. Und diese war besagten Volkes sozusagen wahrer Himmel. Was die Eingeborenen davontrugen, das waren die Büchsen von der Flibberty Gibbet und sie öffneten die Büchsen mit ihren Steinmessern und was sie aus den Büchsen herausklaubten, das war Schappi, Hundenahrung, mit laut Fernsehwerbung frischem Rinderherz. Ich kann mich nicht erinnern, wie ich wegkippte, bin mir aber fast gewiss, dass, als ich im Dreck lag, meine angeflirtete Schöne besorgt sich zu mir herabbeugte, wobei ihr vor Schreck die Büchsen aus der Hand fielen. Seitdem fehlt mir der Prämolare links oben. Unter den Bedingungen des Tropenfiebers arbeitet das Bewusstsein nur sporadisch, und die Sinneswahrnehmungen sind punktuell. Nacht. Kanuhaus. Links neben mir die fantastisch geschnitzte Einbaumbordwand. Rechts das nicht minder groteske Motorbootwrack. Zwischen Schrumpfköpfen baumelt die 25-Watt-Birne vom rostigen Stahlträger. Das Dach teils Gras, teils Wellasbest. Lautlos huscht die große Eule unter dem First. das Klicken der Billardkugel aus ferner Ecke des Raums. Der Medizinmann gafft mit zitternden Wimpern mich an, streicht mir Absud auf die Lippen. Erwache vom Knirschen meiner Zähne, grelles Licht durch die geschlossenen Lider hindurch. Will die Lider heben, es misslingt. Gedenke sie mit den Fingern hochzuklappen, die Arme wollen nicht. Spüre Wasser um mich herum, schmeckt salzig, versuche zu kraulen, muss nach, hiva Ohr, Beklemmung und Atemnot. Ich bin bei den Fischen, brülle, erkenne, dass ich im eigenen Schweiß schwimme, lächle innerlich und schlafe glücklich ein. Träume Musik und Gesang, wie wenn das Muschelhorn schrie, die Kehle schnöbe, Klangwortwürde, röcheln Ton, bauchrednerisches Gemurre im Sturmwind fliechend, schneidend dumpf, Finsternis, ich werde getragen, schaukle in der Hängematte, an der langen Stange inmitten zweier Träger, bin dreifach, vor mir und hinter mir schaukeln mein anderes und mein drittes Ich. Wir werden an Bord gehievt, in die Luke gefiert, kalt, kalt, höllisch kalt. Captain William C. Sparks Donnerstimme, My young friend's body, bloody fools, don't put it into the freezer. Ja, die Rekonvaleszenz forderte ihre Zeit. Ich lag auf Deck, aß, schlief, aß. Die Boys reichten eisgekühlte Drinks, Multivitaminsäfte. Die flipperte Gibbet lief vor dem Wind- oder Halbwindkurs nordöstlich. Je näher wir dem Äquator kamen, desto mehr gewann ich meine innere Wärme zurück. Captain William C. Sparks hatte sein raues Wesen abgelegt und verhielt sich ausgesprochen gütig. Delfine umspielten den Bug. Kobolzten schwerelos anmutende Loopings, standen auf der Heckflosse und lauschten. Fliegende Fische klatschten unserem Smoothie in die Pfanne. Sie mundeten köstlich, viele Gräten. Quaque ward mein Freund. Eines Tages brachte er ein Mensch Ärger dich nicht Brett an, das wer weiß, wie in seinen Besitz geraten war, und bat mich, ihm das Geheimnis zu lüften, was ich denn tat. Wir spielten unermüdlich, ohne dass sein Redestrom je dadurch unterbrochen war. Und auch als sein rechter kleiner Finger während des Steinerückens ihm abbrach, stockte er nicht. Existierte er wirklich? Oder war er nur ein Produkt meiner allmächtigen Einbildung? Ich war gleich weit weg von Hiva Oa und Finsterwalde. Auch die beiden Ortsnamen dünkten mich Worte, die nichts bezeichneten. Nur im Dunkeln allnächtlich verflog der Traum und ich stürzte in die Realität zurück. Captain William C. Sparks hatte es offenbar sehr eilig. Und dennoch nutzte er nur den Vortrieb, den die Takelung der Flipperty Gibbet gewährte. Der Schoner verfügte über wenngleich bescheidene 85 PS Motorkraft und die Schraube rotierte nicht, obwohl der Diesel unausgesetzt brummte. Ich spürte deutlich die Vibration unter den Fußsohlen. Wenn ich mich nun fragte, wo die Energie denn verbliebe, gelangte ich zu der Ansicht, sie müsse wohl bis auf das letzte Quantum ausschließlich dem Freezer zugewendet werden, worin ich um ein Haar unzweifelhaft mein Ende gefunden gehabt hätte. Aber die Frage, was denn nun drin war in den Tiefkühltonen, sie stellte sich mir mit Sicherheit nicht. Das kann ich beschwören. Endlich spürten wir den sehnlichst erwarteten Nordostpassat. Ich durchlebte ein Hochgefühl, wie ich es nicht nur nicht zuvor, sondern auch späterhin nie wieder genossen habe. Die feuchten Fittiche des daherjagenden Gewitters streiften meine pochende Schläfe. So flog ich dahin und ein alter Vers, der zu den Schwingungen des Großmastes vollkommen stimmte oder gar von diesem erzeugt war, bewegte mein Herze Adler Aug sollte verfehlen, Altes sollte uns blenden, kräftig der Welt an die Kehle. Ich weiß aber nicht, wie der Vers weitergeht. Ich hatte irgendwie mit keiner Ankunft mehr gerechnet. Dutzende Eilande waren Back- und Steuerbord vorbeigeglitten und Achtern hinter den Horizont gesunken. Da fand ich mich beim Erwachen hart neben der grauen Wand eines Kais. Die Fender schlurrten widerlich arrhythmisch am Beton. Wo bin ich? Rief ich aus, ich glaube in deutscher Zunge. Fafner Island, versetzte Captain William C. Sparks. The owner is Gerald W. Fafner. The island is called by owner's name. Als ich nach den ungefähren Koordinaten dann mich erkundigte, murmelte er die geheimnisvollen Worte: No map notes it. Das gab mir zu denken. Etwas fehlte. Längeres Sinnen belehrte mich, dass ich die Vibration der Planken vermisste. Die Frieser waren gelöscht, Treibstoff war gebunkert worden, alles ohne mich. Nach dem Lunch überreichte mir Captain William C. Sparks das Kuvert. Just a moment, Sir, he murmured, und präsentierte den Umschlag auf beiden Handflächen. Bitten, ich las Wolf Dieter Irrgang Esquire. Die Rückseite trug, geprägt, den schlichten Absender Fafner Haus. Ich stand wie vom Donner gerührt. Wolf Dieter Irrgang. Wer ist das, Wolf Dieter? Heiße ich Wolf Dieter? Ja, doch, das ist tatsächlich mein Name. Ich heiße Wolf Dieter mit Vornamen. Das ist mein Vorname. Jeder Mensch hat seinen Vornamen und meiner ist Wolf Dieter. Wolf Dieter Irrgang bin ich. Ich öffnete, las: Gerald W. Fafner has the honor to invite Wolf Dieter Irrgang of Finsterwalde Esquire, Consul of the German Democratic Republic, to a casual dinner party. Date 9 p.m. Dinner jacket is requested. R point, S point, V point, P point. Mein erster Gedanke musste natürlich nun meinem Smoking gelten. Viel Zeit hatte ich ja nicht mehr. Das gute Stück kam ganz zerdrückt und befusselt vom Grunde des Seesacks. Mir war richtig elend zumute, wie ich das Häufelunglück da so vor mir sehe. Aber was soll ich sagen? 2 Stunden, nachdem ich's dem Quarkweh gegeben habe, da hängt's am Großbaum und lacht mich an, als ob ich's eben aus dem Exquisitladen geholt hätte. Rathausstraße, Berlin, 612 Mark. Und das Hemd perfekt plissiert. Nicht sauber, sondern rein. Mir war gleich wohler. Nur abends, wie ich sie anziehen will, die Jacke, gibt's mir einen Stich. Sie wollte partout nicht passen, weil ich nämlich Muskelmasse gewonnen hatte. Auf den letzten Drücker musste Quarkweh die Schulterpolster herausnehmen. Das Auto wartete. Lang wie ein Dackel, 6 Türen, dunkle Scheiben, Fahrerin steht am Schlag, das Mädel in Erwartung, dass ich die Gangway hinabschreite. Schreite ich also und denke noch, der ihr Kostümchen, ein Hosenanzug, um genau zu sein, wird der gleich vom Balch platzen. Anthrazit übrigens, Nadelstreifen, diese Täler, diese Hügel, die Augen gingen mir über und dann seh ich's alles gemalt. Auf die Haut drauf, nicht drunter, nichte wo'n jet, nur die Schuhe, die waren echt. Eins war klar und die Erkenntnis überkam mich plötzlich und kühlte sofort mein erhitztes Blut. Man würde mich irgendwie aushorchen oder abwerben oder umdrehen wollen. Wie hatte ich das je vergessen können? Nicht meine Person stand im Mittelpunkt, es war meine Funktion, welche ersterer das Interesse verschaffte. Ein leichter Schauer kroch mein Rückgrat hinunter. Alle meine Sinne waren scharf gespannt. Konsul Irrgäng, I am glad to see you. Gerald W. Fafner war eine mittelgroße, stämmige Erscheinung. Seine Kartoffelnase ließ die Erinnerung an unseren verstorbenen Arbeiterpräsidenten in meinem Hirn aufblitzen. Väterlicher Art. Kein Greis freilich und das eisgraue, dichte Haupthaar kurz und hoch gebürstet, mehrfach verwirbelt. Langsam, energisch, zupressender Händedruck. Ich machte keine Fehler. An der Tafel ward mir der Ehrenplatz neben Old Fafner gegeben. Und er brachte einen Toast aus auf Konsul Hans-Dietrich Irrgäng auf Finsterwoldi. Offenkundig sollte das Dinner bewusst die unterschwellig weitgehend bereits erfolgte weltweite Anerkennung meines Staatswesens ausdrücken. Dieser Gedanke bestätigte sich mir, als der Gastgeber Gerald W. Fafner persönlich dann die korrekte Bezeichnung expresses Verbes nannte. Indem er die Serviererinnen mit einem Blick umfing, äußerte er wörtlich, »They are all, wie sagt man in Germany, oh, excuse in the German Democratic Republic. Very fickable.« Prächtige Geschöpfe, endlose Beine, knackige Pos, bekleidet mit gemalten Strümpfen und Strapsen, gemalte Halbmasken und Gürtel, Brüste aller Art und Größen hinter gemalten BHs und Bustiers aller Formen und Materialien. Ich frug nach dem Künstler. A team, versetzte Gerald W. Fafner. It's more than one man's work, und erwähnte einige der Virtuosen. Werner Tübke and his wife, Heinz Zander, Clemens Grösser. Ich darf aber an dieser Stelle festhalten, dass trotz alledem äußerste Wachsamkeit mein strengstes Gebot damals geblieben war. Das Hauptgericht, eine Fleischspeise, mundete fantastisch, und am strengen Bukett des Weines ein Lestrak Medoc Rothschild Domaine hatten Nase und Gaumen absolutes Pläsier, das Mechanische der Nahrungseinnahme, das Zerteilen und Aufgabeln erledigten meine Hände. Irgendwie von selbst, ohne eigenes Zutun, möchte ich sagen. Your health, Konsul, sagte Fafner. Your health, erwiderte ich und hob das Glas. Zum Nachtisch Birn-Elene, Cognac, Mokka, den Whisky Outdoor, der dezente Weihnachtsglöckchenklang der Eiswürfel während unseres nächtlichen Umherwandelns. Mir ward ein Gastappartement angetragen, ein Gartenpavillon, und wie ich ihn betrete, sitzt da das Mädel vor der Glotze, steht aber sofort auf, knipst aus und lässt die Fernbedienung fallen wie der Maurerglock Fünfe den Stein, guckt mich allerliebst an, von Thailand oder Kambodscha oder da drüben, zierlichst rundum. Old Fafner muss was geahnt haben von meiner Aversion gegen das Gauguin-Trampel aus Stuttgart, und weil die Plauener Spitze, das Höschen also, draufgemalt war, war natürlich der Himmel offen. Nur um den Hals hatte sie dieses gelbe Bandmaß hängen, und vorher musste ich mich vermessen lassen. Die Schultern, Arme, Brustumfang, alles. Mir gefiel das sogar, und sie selber, kann ich sagen, war sichtlich beeindruckt. Ich kam viel zu schnell, und ich konnte noch denken, ich komme viel, viel zu schnell. Da war ich schon eingeschlafen. Das werfe ich mir vor bis heute. Und vermutlich hat es daran gelegen, dass sie diese Ohrclips dort hatte. An der betreffenden Stelle, also links und rechts. Keine Frage. Man fragt sich, ob sie nicht enttäuscht gewesen sein mag. Irgendwie möchte ich ihr wieder begegnen bei Gelegenheit und den Eindruck korrigieren. Ich habe inzwischen nachgelesen, wie mein Verhalten diesfalls dann unbedingt zu sein haben wird. Einer der Attachés weckte mich vor dem Aufstehen. Wo ich meine Anziehsachen hingeschmissen hatte, lag ein nagelneuer Smoking, Maßarbeit, ein Kärtchen, All the best, Fafner. William C. Sparks legte ab, kaum dass meine Fußspitze die Deckplanke berührt hatte. Die Planke vibrierte, die Schraube schnurrte. Zum dritten Mal querte ich den Äquator. Ohne besondere Vorkommnisse erreichten wir Hiva Oa. Ich hatte es geschafft. Leider waren wir unterwegs gezwungen, uns von unserem Quarkwe zu verabschieden. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass seine Lepra nicht ansteckte. Dennoch fielen ihm mehr und mehr Glieder vom Leib. Beim Aufentern hatte er nun auch den letzten Daumen verloren, absolut schmerzlos und war seemännisch nicht mehr vollwertig einsetzbar. Wir schifften ihn an einem namenlosen Atoll aus und empfahlen ihn der Obhut der freundlichen Einwohner. Er wird heute kaum noch unter den Lebenden weilen. Das ist auch besser für ihn. Ich drückte meinem Käpt'n ganz, ganz fest die Hand. Und auch William C. Sparks war sichtlich gerührt. Welche Strecke Weges hatten wir doch gemeinsam zurückgelegt. Ich bin gereift an seiner Seite. Und ich bin gewiss, dass er sein Versprechen gehalten und seine Schwägerin, die Seifert Gisela unbekannterweise von mir herzlich gegrüßt hat. Es blinkt ein einsam Segel, dachte ich, als ich am Strand meines Bestimmungsortes auf den Seesack hockte und die Flipperty Gibbet kleiner und kleiner werden und schließlich im Dunst der Kimmung meinem Blick entschwinden sah. Wenn der Mensch einen neuen Lebensabschnitt beginnt, muss er seine inneren Verhältnisse ordnen. Er muss bestimmen, was ihm bleiben wird und was abgetan ist. Und das Abgetane wird er zu den Akten legen, wo es bei Bedarf allenfalls verfügbar ist. Dann unaufgestört ruhen soll. Ich musste mit der Speise, die ich zu mir genommen hatte, ins Reine kommen. Ja, es hatte mir geschmeckt. Ja, ich hatte der menschenverachtenden Kaprice des alten Fafner tätig Vorschub geleistet, indem ich eben am Transport des Inhaltes der Tiefkühltruhen beteiligt gewesen war. Das alles konnte ich nicht ändern. Und nachträglicher Abscheu, gleichsam posthumer Ekel, so sehr ich darum bemüht war, wollte sich partout nicht einstellen. Was tun? Regelmäßiges, ehrendes Gedenken der beiden unbekannten Verspeisten, welches zugleich jenes einzigartige Highlight meiner bisherigen Existenz mir erinnern würde, schien die dem Problem angemessene Lösung, zu der ich bis heute stehe. Gestatten Sie, dass ich jetzt eine Minute schweige. Meine Residenz war auf hohem Ufer errichtet. ein polynesisches Sanssouci. 18 Yard, 2 Feet breit, 7 Yard, 1 Fuß tief. Drin konnte ich aufrecht gut stehen. Ich entleerte den Seesack, setzte mich in den Sand und harrte der Dinge. Eines Vormittags bemerkte ich, dass meine Füße einem bestimmten Rhythmus folgten, dem eine mir einst bekannt gewesene Melodie entsprechen musste. Um die Melodie zu finden, artikulierte ich den Rhythmus ta-ta-ta-tam-ta, ta-ta-ta-tum-ta, ta-ta-ta-bamba, ta-ta-ta-bam. Wir sind die Sänger von Tatatumte, wir leben und sterben für den Gesang. Nur der Ortsname fehlte mir noch tagelang, bis früh, während ich meine Notdurft verrichtete, die Erleuchtung kam. Finsterwalde! Nun war kein Halten mehr. Die Bilder meiner Kindheit und Jugend strömten herbei und bemächtigten sich meiner Seele ganz. Das Geburtshaus Langer Damm. Zweistöckig, grauer, fauler Putz ohne Dachboden. Die elterliche Wohnung direkt unter dem Pappdach. Wasserflecke. Der Westwind drückt den Rächen gegen die morschen Fenster. Mutter wischt und wischt. Es darf keine Seife und keinerlei Waschmittel verwendet werden. Der Vater arbeitet bei Tirak in der Seifenfabrik und hat den Ausschlag. Ich schrubbe meine Ellenbogen mit dem Bimsstein. Das wird kontrolliert. Ich muss 4 Jahre alt gewesen sein. Laufe um 3 Straßenecken und bin verwirrt. Entdecke die weite Welt. Muss stundenlang davor gestanden haben, als man mich fand. Der Laden, jetzt Wohnung, und das Schaufenster war mit Sand ausgestreut. 5 oder 6 Kakteen, eine Zimmerpalme, ein Gummibaum, 2 Blumensträuße in geschnörkelten Glasvasen, ein Napf Katzengras bildeten die Oase. Gartenzwerge diverser Größen bewohnten sie, Spielzeug-Tiger schlichen ein Plüschkamel an, das natürlich große weiße Porzellankaninchen, spitzte die Löffel und blickte starr rot. Naundorfer Straße 7, dahin zog es mich wieder und wieder. Im Winter der Rodelberg, die Mondlandschaft zwischen Industriebauten und Kleingärten. Ich erreichte sie über die lange Straße, die Wiesenstraße und die Straße am Schackeplatz. Eine hucklige Welt. Das grobe Volk sagte Tittenalm. Den größten Huckel nannten wir den Elefanten und seine steilste Flanke, den Halsbrecher. Wer dort hinabfuhr, musste verrückt sein. Das Schloss mied ich. Dort saßen die Behörden. Und die Schule allein und das Elternhaus forderten Gehorsam über Gebühr. Andererseits lockte mich der Schlosspark, wo, wie es hieß, die großen Jungs mit frühreifen Mädchen anstößige Dinge trieben. Die Tagesmitte verträumte ich in meinem Sanssouci oder hinter dessen Rückfront am Palmenhain. Die Palmen boten zwar gewissen Sonnenschutz, atmeten jedoch keine Frische, wie die riesigen Laubbäume des Parks zu Altdöbern. Meine Verhältnisse hatten sich wesentlich gebessert. Die Lehrer begriffen allmählich meine Spezialbegabung, die rhetorische, und die Eltern spendierten das MIFA-Fahrrad, bevor sie den Nierentisch kauften. Da war ich oft unterwegs, lernte die Heimat kennen. 150 Kilometer waren kein Problem. Schloss und Park Altdöbern wurden mein Lieblingsziel, feudale Statuen. Im düsteren, melancholischen Winkel, von strengen Koniferen umstanden, gewaltigen Blutbuchen überwölbt, die steinerne Bank. Ein Drittelkreis, unverfolgbare Ornamente, spannend verwittert auf der Oberfläche der Lehne vor sich hin. Die Jahreszahl MDCCXC3, 5,70 Meter lang. Efeuteppich, Efeusäulen, gestürzte Stämme, Baumpilze. Dort fand ich die Frau. Ich war wie gewöhnlich während der Mittagshitze dagesessen und hatte ihr Kommen nicht wahrgenommen. Das Fahrrad lähnte an meinem. Sommersprossen ringsum, von unten bis oben. Selbst auf den Zehenrücken, an den Ellenbogen, der Haut wie Sandpapier, aber ganz feines, knochig, würde ich sagen. Nie und nimmer mein Ideal. Trotzdem war ich Feuer und Flamme. Auch im nächsten Sommer hatte ich noch mehrfach das Vergnügen, dann blieb sie verschwunden. In der Lokalbeilage unserer Bezirkszeitung las ich, eine gewisse Renate Q. sei wegen Verführung Minderjähriger zu 3 Jahren und 9 Monaten verurteilt worden. Das Strafmaß würdigte den mehrfachen Tatbestand. Das kann hinkommen. Das Schloss diente der Wismut AG als Kinderferienheim und Renata war eben dort irgendwie verwaltungsmäßig tätig gewesen. Ich ging dann, wie gesagt, nach Berlin. Mein Geist fuhr auf dem Fahrrad zwischen Finsterwalde und Altdöbern. Über meinem Haupte sausten die Palmwedel vor meinen Zehen, das gräuliche Einerlei der widerlichen lauen Wellen. Farben nahm ich keine mehr wahr, arglos schwamm ich unter den Haien. Sie achteten meines Leibes nicht, da ich ja wirklich abwesend war und die Biegungen, die Beläge sowie die Steigungen und Gefälle der heimatlichen Wege in Muskeln und Knochen spürte, Sandpfade oder Katzenkopfpflaster. Die Brücke bei Bühldorf. Das helle Wasser springt aus den Augen. Ja, plötzlich stand der Helikopter über mir, der fliegende Kran, und ließ den Wartburg-Kombi herunter. Das Ding, dessen ich hatte harren müssen, mein Dienstwagen, alles klar. Wenn ich zwar auch nur mit dem Rang eines Konsuln zweiten Grades und dem Amt eines Geschäftsträgers ad interim bekleidet war, so würde doch mein Antrittsbesuch am Hofe König Mapihu des 17. in würdiger Form nicht ohne Einhaltung protokollarischer Grundsätze geschehen müssen. Und das Vorfahren im Wagen ist altersher Conditio sine qua non regulär diplomatischer Kontaktaufnahme. Das Handschuhfach enthielt sämtliche Schlüssel, der Kofferraum Staatsflagge und das fotografische Bildnis des Vorsitzenden. Mittels längeren Nachdenkens fand ich heraus, dass mein Funkgerät nur im Reifen des Reserverades sich befinden könne. Dort war es. Ich hisste die Flagge, hing das Bildnis auf und schloss das Funkgerät in den Safe. Am nächsten Vormittag, 11 Uhr Ortszeit, fuhr ich vor die 300 Meter den Strand lang. Ein Fahrzeug aus unserer Produktion prägte diesem jungfräulichen Boden die ersten Spuren ein. Muschelhornbläser zelebrierten unsere Hymne. Auferstanden und so weiter, steigt ein Freigeschlecht empor. Ich schritt die Ehrenkompanie ab, trat vor den König, der Smoking Fafner sei Dank saß. Absolut perfekt. Ich wusste, dass ich eine gute Figur machte. Seine Majestät Mapihu, der 17. war seinem Vater, König Mapihu, dem 16., als noch nicht 30-Jähriger auf den Thron gefolgt, ein hochgelehrter Mann, dessen Gedichte in der dritten Welt beträchtliches Ansehen genießen. Er trug Landestracht und die Insignien seiner Würde. Reglos lauschte er der Verlesung des Beglaubigungsschreibens. Ich legte es vor dem Throne nieder, auf die mittlere Stufe. Der Monarch sah mir ruhig ins Antlitz. Seine geschlossenen Lippen waren unbewegt. Er streckte den linken Arm seitlich aus. Eine Schranze legte eine Kokosnuss ihm in die offene Hand. Fortgesetzt mich ernst anblickend, streckte er die rechte. Ein Buschmesser ward ihm gegeben, welches er ergriff. Ohne den Blick von mir zu lassen, führte er den gestreckten linken Arm mit der Kokosnuss nach vorn, holte mit dem rechten Arm über Kopf aus und hieb mit dem Buschmesser die Kokosnuss durch. Zwei Schranzen haschten die Hälften. Dies getan, hielt der König mir die offene linke Handfläche entgegen. Sie war unverletzt, ohne den mindesten Ritz. Sein noch immer geschlossener Mund lächelte. Ich streckte die linke, erhielt die Nuss, streckte die rechte, erhielt die Machete, führte den linken Arm nach vorn, holte rechts über Kopf aus und hieb. Zwei Schranzen haschten die Hälften meiner Hand, war ohne jeglichen Ritz. Ich wies sie meinerseits dem Monarchen. Da nun öffnete er den Mund und sprach: Nu, mein Gutster, du hast aber die Milch verschleppert. Warum tat die Erde sich nicht auf und hat mich verschlungen? Ich bat um meine Abberufung, sie ward mir gewährt. Was ich positiv für mich persönlich verbuchen kann, ist, dass ich seither nicht mehr unter Kopfschuppen leide. 8,5 Wochen bewohnte ich das Rekonvaleszentenheim unseres Ministeriums bei Altdöbern, wo mir das Leben überhaupt nicht zusagte. Die ganze Gegend nicht. Herr Dr. Wolf-Dieter Irrgang war bis zu seiner Pensionierung als Produktmanager einer weltweit angesehenen Firma, die unter anderem Jagdwaffen für passionierte Großwildjäger herstellt, tätig. Er lebt jetzt in einer Seniorenresidenz nahe Berchtesgaden. Das war Irrgangsbeichte, ein Radiomonolog von Karl Mickel, mit Musik von Benjamin Rinnert und von den Kilima Hawaiians. Der Beichtgänger Jürgen Holz, Infotainment Winnie Böfe, Dramaturgie Thomas Fritz, Ton Hans Kölling, Regieassistenz Alexander Tschiedrich, Regie Joachim Staritz. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 1997.